Okay, jetzt erzähl nochmal für alle Leute, die dich demnächst mal live sehen wollen, was steht in nächster Zeit an, wo kann man dich sehen, wann wird es wieder neue Musik von dir geben? Ich gebe Konzerte. Wann? Wo? Weiß ich nicht. Wo kann man sich informieren? Internet. Exklusiv für mein Rap.de, das ist so ein Hip-Hop-Blog, den ich persönlich jetzt noch nie gelesen hab. Doch 24.000 Facebook-Nutzer sind Fan davon. Ja, okay, dann mach ich einen Exclusive-Song. Ich mein, da gibt es für den Edgar zum Wasser vielleicht den ein oder anderen Fan zu ergattern, obwohl es mir jetzt gar nicht so sehr um Fame geht. Aber was ist schon ein Kunstwerk ohne Betrachter? Weiß nicht, ist mir aber egal, solange es Abonnenten gibt für meinen YouTube-Kanal und Anhänger, die nette Kommentare hinterlassen. Yeah. Und andere, die mich beschimpfen als Spasten oder recht rassistische Anmerkungen machen, die mich ehrlich gesagt schon ein bisschen stören. Manchmal hätte ich echt gern einen Moneyboy-Komplex, der mich schützt vor verletzenden Kommentaren im Netz. Scheiß drauf, weiter im Text, weiter im Song. Wie gesagt, exklusiv für meinrap.de. Und ich frag mich, Promo oder Prostitution? Aber dann ist die Strophe fertig und ich schreib den Refrain. Ah, yeah. Der Sound für deine Laptop-Boxen. Wenn du mich magst, dann werden wir Facebook-Freunde, aber ist nicht schlimm, wenn dir der Song nicht gefällt. Ich mein, dein Klick wird ja trotzdem gezählt. Ah, yeah. Der Sound für deine Laptop-Boxen. Wenn du mich magst, dann werden wir Facebook-Freunde. Aber ist nicht schlimm, wenn dir der Song nicht gefällt. Ich mein, dein Klick wird ja trotzdem gezählt. Okay, Edgar Wassergrube. Ich bitte um Aufmerksamkeit. Ernsthaft, schließ mal alle anderen Firefox-Fenster. Scheinwerfer auf mich, ja hier, guten Tag. Ihr dachtet, dem Edgar, dem ist alles scheißegal, aber stimmt nicht. Ich sitze daheim und ich google mich. Lies ein paar Hasskommentare, denk an Suizid. Torkel auf die Autobahnbrücke, mitten in der Nacht. Tränen in den Augenwinkeln, Wodkaflasche in der Hand. Bin kurz davor zu springen, aber etwas hält mich ab. Ich torkel wieder nach Hause, schalte den Laptop an. Jeder meiner Pinnwand-Einträge ist ein digitaler Schrei nach Liebe. Baby, sag mir einfach, wie ich deine Aufmerksamkeit kriege. Und ich bücke mich für dich und lass es über mich ergehen. Ah, yeah. Der Sound für deine Laptop-Boxen. Wenn du mich magst, dann werden wir Facebook-Freunde. Aber ist nicht schlimm, wenn dir der Song nicht gefällt. Ich mein, dein Klick wird ja trotzdem gezählt. Ah, yeah. Der Sound für deine Laptop-Boxen. Wenn du mich magst, dann werden wir Facebook-Freunde. Aber ist nicht schlimm, wenn dir der Song nicht gefällt. Ich mein, dein Klick wird ja trotzdem gezählt. Okay, Edgar Wassergrube.